CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 10. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten, von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition sowie als MP3-Download erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Oliver Cromwell, 1599 bis 1658. An einem kalten Januartag des Jahres 1649 haben sich die Bürger Londons vor Whitehall versammelt. Das Schafott steht bereit. Ein letztes Mal wetzt der Scharfrichter die Klinge seines Schwertes. Der englische König Karl I. versucht, Haltung zu bewahren. Drei Tage zuvor hat ihn ein vom Parlament eingesetztes Tribunal zum Tode verurteilt. Es sah den Vorwurf der Tyrannei als erwiesen an. Da setzt der Scharfrichter zum Hieb an und vollstreckt das Urteil des Volkes. Der Bürgerkrieg zwischen König und Parlament ist entschieden. Alle Macht liegt nun bei dem Mann, der die Truppen des Parlaments zum Sieg geführt hat, Oliver Cromwell. Die Monarchie ist abgeschafft, England soll fortan Republik sein. Die Realität, so zeigt sich, wird anders aussehen. Cromwell regiert bis zu seinem Tode im Jahre 1658 das Land mit eiserner Hand, ausgestattet mit dem Titel eines Lord Protectors. Die einen sehen in ihm einen machtbesessenen Militärdiktator, andere aber einen Patrioten, der nach dem Bürgerkrieg England Stabilität zurückgibt und den Weg freimacht für politische Reformen und religiöse Toleranz. Oliver Cromwell wird 1599 in eine Familie von Landbesitzern aus Huntingdon im Osten Englands hineingeboren. Er wird der einzige Sohn von Richard Cromwell und seiner Frau Elizabeth bleiben. Die Familie zählt zum niederen Landadel und hat es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Der Vater nimmt rege am lokalen politischen Geschehen teil und gehört für kurze Zeit sogar einmal dem englischen Parlament an. Die Ausbildung Oliver Cromwells spiegelt die protestantische Gesinnung der Familie wider. Nach seiner Schullaufbahn besucht er die Universität in Cambridge, genauer gesagt das dortige Sydney Sussex College, wo er erstmals auch mit dem Puritanismus in Berührung kommt. Der junge Landadelige tut sich nicht als besonders fleißiger Student hervor. Eher interessiert er sich für Aktivitäten im Freien, seien es der Sport oder die Jagd. Als sein Vater 1617 überraschend stirbt, verlässt er die Universität bereits nach einem Jahr wieder und übernimmt die Bewirtschaftung des elterlichen Landguts. Cromwell ist da gerade 18 Jahre alt. Zwei Jahre später heiratet er Elizabeth Boucher, die Tochter eines Kaufmanns aus London, die ihm insgesamt 9 Kinder schenken wird. Cromwell ist von Haus aus Protestant, aber kein Puritaner. Die Protestanten lehnen zwar das Papsttum der katholischen Kirche ab, in ihrer anglikanischen Kirche kennen sie aber nach wie vor das Amt des Bischofs oder des Pastors. Die Puritaner sind im Gegensatz hierzu wahrhaft radikal. Sie suchen das direkte Verhältnis zu Gott, pur und unverfälscht. Kein Klerus, kein Ritus soll zwischen dem Einzelnen und dem Allmächtigen stehen. Doch der Weg zu Gott ist für die frühen Puritaner steinig. Das Gefühl, ein großer Sünder zu sein, stürzt sie in eine Art heilige Verzweiflung, an deren Ende ein Akt der Bekehrung steht. Es ist dies der Moment, in dem der Einzelne von der Gewissheit erfüllt wird, zu den Auserwählten Gottes zu zählen. Als Cromwell seine Erleuchtung erlebt, ist er bereits 28 Jahre alt, seit 8 Jahren verheiratet und mehrfacher Vater. Wahrhaftig, so schreibt er später, keine armselige Kreatur hat größere Ursache, für Gottes Sache einzutreten als ich. Geheiligt sei sein Name dafür, dass er in ein so dunkles Herz wie das meine geleuchtet hat. Ich war der größte aller Sünder. Ich hasste die Gottseligkeit, und doch hatte Gott Erbarmen mit mir. 1628, im Jahr seiner Bekehrung, wird Cromwell als Abgeordneter für Huntingdon ins englische Parlament gewählt. Sein erster Antrag im Parlament ist religiöser Natur. Er klagt einen anglikanischen Bischof an, der seiner Meinung nach zu milde mit einem verachtenswerten Papistenprediger verfahren sei. Viel Eindruck scheint Cromwell nicht hinterlassen zu haben. Es ist die Rede davon, er sei schlecht gekleidet gewesen und hätte sich nicht gerade durch Beredsamkeit ausgezeichnet. Wie kommt es nun dazu, dass dieser einfache Landadelige, der höchstens durch seinen religiösen Eifer auffällt, der Geschichte Englands eine solche Wendung geben wird? Cromwell wächst in einer Zeit auf, in der die absolute Herrschaft des Königs zunehmend in Frage gestellt wird. Noch ist das Parlament in der schwächeren Position. Doch eines gilt bereits im Grundsatz: keine Steuern, kein Geld für öffentliche Zwecke ohne seine Zustimmung. Als Karl I. im Jahre 1625 den englischen Thron besteigt, lässt er von Anfang an jegliches Geschick im Umgang mit dem Parlament missen. Er ist überzeugt davon, dass er die Abgeordneten nicht braucht, und lässt ihnen hochmütig ausrichten: es hängt von meinem Willen ab, das Parlament einzuberufen oder aufzulösen. Je nach dem Erfolg der Arbeit des Parlaments werde ich deren Fortsetzung zustimmen oder nicht. Diese Worte sind nicht als Drohung anzusehen, denn ich drohe niemals jenen, die mir nicht ebenbürtig sind. Die Quittung für diese arrogante Haltung erhält Karl I. umgehend. England befindet sich in einem kostspieligen Krieg mit Spanien. Der König braucht dringend Geld und ruft deshalb das Parlament zusammen. Dieses bewilligt zwar die Erhebung von Steuern und Zöllen für den Krieg, doch anstatt wie unter Karls Vorgänger pauschal für die ganze Regierungszeit, diesmal nur für ein Jahr. Nachdem sich das Parlament mehrfach seinen Wünschen widersetzt, verzichtet Karl über einen Zeitraum von 11 Jahren gänzlich darauf, die Abgeordneten zusammenzurufen. Von 1629 bis 1640 regiert Karl I. als Alleinherrscher. Oliver Cromwell hält sich in jenen Jahren von politischen Themen fern. Als Landbesitzer von bescheidenem Wohlstand leidet er selbst unter der Abgabenlast, die unter Karl I. immer drückender wird. Doch ist es mehr noch die Religion, die ihn in die Opposition zum König treibt. In jenen Jahren toben heftige Debatten über die protestantische Identität zwischen königstreuen Anführern der anglikanischen Staatskirche auf der einen und Sektierern wie den Puritanern auf der anderen Seite. Allerdings, wenn diese Radikalen die Abschaffung des Bischoftums fordern, war dann nicht der nächste logische Schritt die Abschaffung des gottesgnädigen Königtums, fragt sich Karl. Schließlich ist der König zugleich Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Als in Schottland Kämpfe ausbrechen, braucht Karl Geld für den Aufbau eines Heeres. Er sieht keinen anderen Ausweg, als das Parlament einzuberufen. Auch Cromwell ist wieder dabei, nunmehr ein erklärter Gegner des Königs. Er unterstützt die zentralen Forderungen der Reformer, allen voran den Triennial Act. Dieses Gesetz schreibt fest, dass der König das Parlament zumindest alle 3 Jahre einberufen muss und es ohne seine Zustimmung nicht mehr auflösen kann. Notgedrungen stimmt Karl zu, denn inzwischen ist auch in Irland ein Aufstand im Gange. Das Parlament ist zwar bereit, die notwendigen Gelder für die Aufstellung einer Armee zu bewilligen, doch eine Frage bleibt ungeklärt: Wer soll die Kontrolle über dieses Heer haben, König oder Parlament? Um Karl I. unter Druck zu setzen, präsentiert im November 1641 John Pym, ein alter politischer Haudegen, der zu jener Zeit die Opposition anführt, eine Liste von mehr als 200 Forderungen an den König. Die sogenannte Große Remonstranz listet auch allerhand Verfehlungen Karls auf und enthält wichtige Forderungen der Puritaner nach einer Einschränkung der Macht der Bischöfe. Das Establishment im Parlament ist entsetzt. Die Remonstranz passiert das Unterhaus am Ende denkbar knapp, mit nur 11 Stimmen Vorsprung. Cromwell erzählt später: Wenn die große Remonstranz abgelehnt worden wäre, bei Gott, ich hätte am nächsten Morgen alles verkauft, was ich besitze, und hätte England nie wiedergesehen. Karl empfindet die Remonstranz, die so viele Rechte von ihm auf das Parlament zu verlagern trachtet, als Provokation. Mit 400 Bewaffneten erscheint der König daraufhin selbst im Unterhaus. Ein unerhörtes Vorgehen. Der Versuch, 5 führende Abgeordnete wegen Hochverrats festzunehmen, scheitert, da die Betreffenden längst aus dem Gebäude geschleust wurden. Die Situation eskaliert. Der König verlässt mit ihm ergebenen Abgeordneten London und beginnt, Truppen auszuheben. Das verbliebene Rumpfparlament beschließt gleichfalls den Aufbau eines Heeres. Der Bürgerkrieg ist nicht mehr aufzuhalten. Damit ist die Stunde des Oliver Cromwell gekommen. Schnell zeigt sich, dass er ein Mann der Tat ist, ausgestattet mit Führungsqualitäten und Organisationstalent. In seiner Heimat Huntingdon baut er ein Kavallerieregiment auf. Seht darauf, dass ihr glaubensstarke Männer in die Truppe bekommt, befiehlt er. In den im Oktober 1642 aufflammenden Kämpfen mit der königlichen Armee erwerben Cromwells gepanzerte Kavalleristen bald einen hervorragenden Ruf. Voller Respekt sprechen Freund und Feind über die Disziplin und Tapferkeit seiner Old Ironsides. Cromwell selbst steigt zu einem der wichtigsten Offiziere auf. Dank der Unterstützung schottischer Truppen gelingt 1644 bei Marston Moor ein erster Sieg über das königliche Heer. Doch Cromwell weiß, dass das Parlamentsheer die Armee Karls I. ohne eine radikale Umorganisation nicht entscheidend schlagen kann. Er setzt schließlich durch, eine Armee neuen Zuschnitts aufbauen zu dürfen, die New Model Army. Offiziere sollen künftig nach Leistung ausgewählt werden, die Bezahlung der Truppen direkt durch das Parlament sichergestellt sein. Unter dem Kommando von Sir Thomas Fairfax und Cromwell selbst lassen die Erfolge nicht lange auf sich warten. 1645 erleidet die königliche Armee in Naseby eine vernichtende Niederlage. Im Jahr darauf sind auch die letzten royalistischen Widerstandsnester beseitigt. Der Bürgerkrieg scheint entschieden. Die Parlamentsmehrheit sieht keine Notwendigkeit mehr für den Unterhalt einer Armee und beschließt, das Heer umgehend aufzulösen und die Soldaten ohne nennenswerte Entschädigung nach Hause zu schicken. Cromwell ist entsetzt. Zum einen wegen der als Undankbarkeit empfundenen Knauserigkeit der Parlamentarier, zum anderen sieht er durchaus die Gefahr, dass Karl I. die Schotten auf seine Seite ziehen und die Ordnung von Neuem gefährden könnte. Cromwell widersetzt sich der Auflösung der Armee. In der Folge entwickeln seine Truppen alsbald ein Eigenleben, das auch er nicht immer unter Kontrolle halten kann. Einige seiner Offiziere setzen Karl I. fest und bringen ihn nach London. Gleichzeitig bilden die Soldaten eine Art Militärparlament, das weitreichende Forderungen stellt, wie zum Beispiel die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. Für den Landbesitzer Cromwell eine ungeheuerliche Forderung, dass auch Männer, die kein anderes Interesse auf Erden haben als zu atmen, eine Stimme haben sollen. Für ihn ist das pure Anarchie. Im Verlauf des Jahres 1647 versucht Cromwell, die widerstrebenden Interessen von Parlament, Armee und Krone zusammenzubringen. Kurzzeitig scheint die Einigung über eine neue Verfassung zum Greifen nah. Doch da flieht Karl I. aus seinem Londoner Hausarrest auf die Insel Wight. In einem Geheimvertrag hat er sich inzwischen die Unterstützung des schottischen Heeres gesichert. Ein zweiter Bürgerkrieg ist unvermeidlich. Cromwell greift nun durch. Er verbannt alle Abgeordneten, die zur Glaubensrichtung der Presbyterianer zählen, wegen ihrer Sympathien für die Schotten aus dem Parlament. Als die royalistische Rebellion in England und Wales losbricht, bevor sich die schottischen Truppen in Marsch gesetzt haben, ist das Schicksal König Karls besiegelt. Nach kurzer Zeit ist er besiegt und wird erneut gefangen genommen. Cromwells Soldaten fordern den Tod des Königs. Dieser zögert zunächst, stimmt dann aber der Einrichtung eines 135-köpfigen Tribunals zu, das Karl schließlich zum Tode verurteilt und hinrichten lässt. Am 19. Mai 1649 erklärt Cromwell England zum Commonwealth, zur Republik. Doch das Land kommt nicht zur Ruhe. In Irland verbünden sich Katholiken mit royalistischen Protestanten und proben den Aufstand. Mit 12.000 Mann landet Cromwell in Dublin und geht mit aller Härte vor. Über die Eroberung von Drogheda, nahe der irischen Hauptstadt, sagt Cromwell selbst: Nachdem wir einmarschiert waren, gewährten wir kein Pardon. Ich glaube, keine 30 sind mit dem Leben davongekommen. Ich bin überzeugt, dies war das gerechte Gottesurteil über die barbarischen Wilden. Diese Worte mögen Cromwell als fanatischen Gotteskrieger erscheinen lassen. Doch der Eindruck trügt. Er war von Natur aus weder grausam noch intolerant. Um seine Soldaten kümmerte er sich vorbildlich, und auch abweichlerische Offiziere bestrafte er vergleichsweise milde. Im Privaten verhält sich Cromwell nicht so lustfeindlich, wie dies den Puritanern gemeinhin nachgesagt wird. Zeitzeugen berichten, er habe durchaus Tabak geraucht und auch einmal ein Glas Sherry getrunken. Er entspannt sich bei Jagd oder bei Musik. Bei der Hochzeit seiner Tochter erlaubt er sogar das Tanzen. Angesichts der großen militärischen und politischen Herausforderungen ist Cromwell längst zum Pragmatiker geworden. Nicht sein religiöser Eifer leitet ihn nunmehr, sondern allein der Wunsch, dem Land Stabilität zurückzugeben. Dies erklärt auch, wieso Cromwell trotz seiner puritanischen Überzeugungen in Religionsfragen eine überraschend tolerante Politik verfolgt. Sogar für die Katholiken verbessert sich die Situation wieder. Doch seine Versuche, eine funktionierende Verfassung zu installieren, werden scheitern. England driftet seit der Hinrichtung des Königs unaufhaltsam in Richtung einer autoritären Militärherrschaft. Alle Macht liegt bei Cromwell, dem Oberbefehlshaber der Armee. 1653 hat das lange Parlament, zuletzt vor 13 Jahren gewählt, jegliche Legitimation eingebüßt. Alle Abgeordneten, denen Sympathien für den König nachgesagt wurden, sind längst vertrieben und durch Sektierer oder Offiziere ersetzt. Als sich die Abgeordneten Cromwells Wunsch nach Auflösung widersetzen, ist es diesmal er, der sie mit Waffengewalt nach Hause schickt. »Ich werde eurem Geschwätz ein Ende machen. Ihr seid kein Parlament. In Gottes Namen hebt euch hinweg!« Das nächste Parlament besteht aus 155 ausgewählten Ehrenmännern, in der Mehrheit überzeugte Puritaner. Sie erweisen sich als reformwütige Eiferer und erlassen in kaum 5 Monaten 26 Gesetze, von denen jedes einzelne ein halbes Jahr Beratungszeit benötigt hätte. Cromwell sieht in ihnen einen wild gewordenen Haufen gefährlicher Narren und zwingt das sogenannte Parlament der Heiligen ebenfalls zur Auflösung. Nun ergreifen die Armeeführer die Initiative und verkünden ein Instrument der Regierung, das die oberste Gewalt im Staate einem Lord Protector überträgt, der zusammen mit einem Staatsrat Gesetze erlassen kann. Ein alle 3 Jahre gewähltes Parlament sollte diese dann billigen. Am 15. Dezember 1653 übernimmt Oliver Cromwell das Amt des Lord Protectors auf Lebenszeit. Er ist nun ein König ohne Krone. Als ein neu gewähltes Parlament ihm diese 1657 anträgt, lehnt er sie nach mehrwöchiger Bedenkzeit ab. »Ich könnte es bestenfalls mit Zweifeln im Herzen tun. Und was mit Zweifeln getan wird, das wird nicht im Glauben getan.« Cromwells Gesundheit ist seit dem Irlandfeldzug angeschlagen. Im August 1658 erkrankt er auch noch dazu an Malaria. Sein Zustand verschlechtert sich rapide. Er stirbt am 3. September. Sein Sohn Richard, den er kurz vor seinem Tode zu seinem Nachfolger bestimmt hat, wird das Amt des Lord Protectors nach wenigen Monaten freiwillig abgeben. 1660, als der Sohn des von Cromwell hingerichteten Karl I. den englischen Thron besteigt, ist die Monarchie schließlich wiederhergestellt. Umgehend lässt der neue König, Karl II., den einbalsamierten Leichnam Cromwells aus Westminster Abbey entfernen, dessen Kopf auf eine Stange spießen und auf dem Dach von Westminster Hall zur Schau stellen. Als was ist Cromwell in Erinnerung geblieben? Als glühender Verfechter des Puritanismus? Schließlich trug er dazu bei, die puritanische Geisteshaltung zu fördern. Ein Einfluss, der in Großbritannien, vor allem aber in den USA, bis heute anhält. Als machtbesessener Diktator, der nur niedergerissen, aber nicht aufgebaut hat? Nun, ein Demokrat im modernen Sinne war er sicher nicht, aber ein Tyrann im klassischen Sinne wohl kaum. Cromwells größtes Verdienst dürfte gewesen sein, dass dank seiner militärischen Tatkraft die Krone in England nie eine solche absolutistische Machtfülle entfalten konnte, wie dies zur selben Zeit in fast allen europäischen Staaten der Fall war. Cromwell machte den Weg frei für die Errichtung einer konstitutionellen parlamentarischen Monarchie, die England seit mehr als drei Jahrhunderten eine erstaunliche politische Stabilität verleiht, bis auf den heutigen Tag. Molière, 1622 bis 1673. Komödiant, Günstling des Königs, Gesellschaftskritiker, Lebemann, Kirchenfeind. Der französische Dichter Molière erhielt bereits zu Lebzeiten viele Titel. Doch egal, wie die Kritiker zu ihm standen, eines ist unbestritten. Molière ist der wichtigste Theaterautor Frankreichs. Kein anderer hat es geschafft, dass seine Stücke so oft aufgeführt wurden. Kein anderer hat ein derart breites Publikum von Königen bis zum einfachen Volk so lange in seinen Bann gezogen wie der Mann, dem alles andere als eine Karriere rund um die Bühne in die Wiege gelegt war. Molière wird im Jahr 1622 als Jean-Baptiste Poquelin in Paris geboren. Das genaue Geburtsdatum ist unbekannt. Da jedoch die Taufe für den 15. Januar verbürgt ist, geht man davon aus, dass das eigentliche Geburtsdatum ebenfalls in den frühen Januar fällt. Sein Vater ist der 25-jährige Jean Poquelin, ein wohlhabender Bürger, der in dritter Generation ein Geschäft für Tapisseriewaren führt. Heute würde man sagen, er ist Innenausstatter. Als der kleine Jean-Baptiste 8 Jahre alt ist, erhält sein Vater ein Amt am Hof. Er wird königlicher Kämmerer. Sein Geschäft in der Innenstadt von Paris betreibt er weiter. Ab und zu nimmt er seinen Sohn mit in den Königspalast. Eindrücke und Einblicke hinter die Kulissen der Macht bieten sich dort für Jean-Baptiste, die er später in seinen Theaterstücken verarbeitet. Am Hof wird nicht nur Politik gemacht. Es geht auch darum, Frankreich zu repräsentieren. Das Zeremoniell rund um den absolutistischen Monarchen gleicht einem Schauspiel, bei dem die Höflinge und die Besucher aus dem Ausland Statisten und zugleich Zuschauer sind. Jeder Schritt, jedes Wort und jede Geste des Herrschers ist kalkuliert. Dank seiner raschen Auffassungsgabe lernt Jean-Baptiste viel. Doch mindestens genauso wichtig sind seine Beobachtungen im Laden des Vaters. Hier erlebt er jeden Tag die unterschiedlichsten Charaktere. Das Publikum sind die höheren Stände von Paris in einer Zeit, die viel Wert auf Prunk und Dekoration legt. Viele Typen, die er später in seinen Komödien porträtiert und bloßstellt, kaufen bei seinem Vater ein. Geizige Millionäre, verschlagene Emporkömmlinge, Intriganten, lustige Witwen, Ehebrecher mit ihren Geliebten, trottelige Adelige und lebensfrohe Priester, die es mit den Geboten der Armut und der Keuschheit nicht so genau nehmen. Gelegentlich nimmt ihn auch sein Großvater in eines der respektablen Theater mit, in denen sich das bürgerliche Publikum amüsiert oder zumindest durch klassische Stücke erbauen lässt. Doch die größte Anziehungskraft auf den jungen Jean-Baptiste Poquelin üben die Straßenkünstler rund um Pont-Neuf aus. Die Brücke über die Seine ist nur einen Steinwurf von seinem Elternhaus entfernt. Tag für Tag findet dort ein scheinbar nie endender Jahrmarkt statt. Gaukler und vor allem Straßenkomödianten zeigen ihre Künste und unterhalten das ständig wechselnde Publikum mit derben Scherzen und kurzen Theaterstücken. Viele der reisenden Truppen kommen aus Italien und sprechen allenfalls gebrochen Französisch. Sie behelfen sich mit ausdrucksstarken Gesten, einer überdeutlichen Mimik und setzen auf leicht verständliche Situationskomik. Doch sie führen ein Leben am Rande der Gesellschaft. Die Kirche erklärt die wandernden Künstler für gottlos, womit sie automatisch exkommuniziert sind. Dort auf den Straßen von Paris reift in Jean-Baptiste eine schwerwiegende Entscheidung heran. Anstatt sich ins gemachte Nest zu setzen und das Geschäft seines inzwischen vermögenden Vaters fortzuführen, will er Theatermann werden. Trotzdem studiert er zunächst Jura. Doch immer wieder kommt er mit Kunst in Berührung. So lernt er an der Universität so illustre Zeitgenossen wie den Dichter Cyrano de Bergerac kennen. Gemeinsam mit Studienfreunden wie dem reichen und mächtigen Grafen Conti gibt die Gruppe ein sonderbares Bild ab. In ihren prunkvollen bunten Gewändern, mitten in einer Menge aus einfachen Laufburschen, Fischern und Marktfrauen, wenn sie den Jahrmarkt um Pont-Neuf besuchen. Aber die jungen Männer gehen auch regelmäßig ins Theater und beschäftigen sich mit Philosophie sowie den klassischen Dramen und Komödien. Vater Poquelin gibt die Hoffnung, dass aus seinem Sohn etwas Anständiges werden könnte, trotzdem nicht auf. Immerhin schließt Jean-Baptiste sein Jurastudium 1641 erfolgreich ab und arbeitet für kurze Zeit als Anwalt. Letztlich siegt jedoch die Liebe zur Bühne. Um den Namen seiner Familie nicht in Verbindung mit dem liederlichen Theaterleben und damit in Verruf zu bringen, nennt sich Jean-Baptiste ab dem Jahr 1643 Molière. Doch er löst sich nicht ganz von seiner bürgerlichen Existenz. Der Vater unterstützt ihn immer wieder mit seinem Einfluss, gelegentlich auch mit Geld. Aber bald findet Molière eine zweite Familie. Er schließt sich einer Wandertruppe an, die sich im Lauf einiger Jahre rund um die Komödiantenfamilie Béjart entwickelt hat. Molière liebt Madeleine Béjart und will mit ihr ein eigenes Theater aufbauen. Er bringt das Kapital aus einer kleinen Erbschaft in die Truppe ein und verschafft sich damit ein Mitspracherecht. Unter den Theaterfreunden in Frankreich herrscht zu dieser Zeit Aufbruchsstimmung. Die Regierung versucht, die Künste zu fördern und das Theater vom Ruf des Unanständigen zu befreien. König Ludwig XIII. Spricht sich öffentlich gegen die Diskriminierung der Schauspielerei und der Schauspieler aus. Junge Leute aus anständigen Bürgerfamilien haben fast über Nacht die Möglichkeit, sich an den Bühnen zu betätigen. Und auch das Publikum ist interessiert. Molières Truppe, in der er oft gleichzeitig die Buchhaltung und die Werbung übernimmt, Rollen spielt, Regie führt und der wichtigste Autor ist, arbeitet zunächst erfolgreich. Die Zuschauer lieben die kurzen, humorvollen Stücke. Auch einige adelige Förderer werden auf das Nachwuchstalent aufmerksam. Doch der Erfolg steigt Molière zu Kopf. Er übernimmt sich. Um die Truppe finanziell noch erfolgreicher zu machen, zieht das Ensemble in eine großbürgerliche Gegend von Paris und zeigt Tragödien zeitgenössischer Autoren. Dort gibt es aber bereits zwei lang eingeführte professionelle und sehr beliebte Theater. Die Konkurrenz ist am Ende zu groß. Schon nach wenigen Monaten bleiben die Zuschauer aus, die aufwendigen Inszenierungen verschlingen ein Vermögen, Molière ist pleite. Für kurze Zeit muss er sogar ins Gefängnis. Noch 20 Jahre später zahlt er die Schulden aus dieser Zeit ab. Die Rettung erscheint in der Gestalt des Herzogs von Orléans. Der Onkel des neu gekrönten Königs, Ludwig XIV., ist ein großer Freund der Bühne und einer der wichtigsten Mäzene seiner Zeit. Molière kommt aus dem Gefängnis frei und geht gemeinsam mit Madeleine Béjart auf Wanderschaft. Sie schließen sich wechselnden Truppen an und ziehen 13 Jahre durch die Provinz. Ein weiterer Förderer ist in dieser Zeit auch Molières Studienfreund Prinz Conti, der zu den mächtigsten Männern des Landes zählt. Unzählige Auftritte machen Molière und Madeleine zu erfahrenen Schauspielern. Das Repertoire wächst und wächst. Für Engagements in den Schlössern seiner adeligen Mäzene schreibt Molière eigene Stücke, die teilweise sogar auf die Familiengeschichte der Förderer anspielen. Das wohlhabende Bürgertum dagegen will seinen Geschmack beweisen und besucht mit Vorliebe Verskomödien in 5 Akten, die damals als die hohe Kunst des Theaters gelten. Im Jahr 1658 ist es dann soweit. Molière kehrt nach Paris zurück. Seine Förderer aus dem Umfeld des Monarchen haben einen Auftritt im königlichen Palast arrangiert. Ludwig XIV. Persönlich ist anwesend. Zunächst scheint der Abend ein Desaster zu werden. Das erste Stück langweilt das Publikum. Erst als die Truppe eine kurze Farce mit dem Titel »Der verliebte Doktor« spielt, ist der König begeistert. Das ist der Durchbruch. Molière gewinnt die Gunst des mächtigsten Herrschers Europas und darf mit seiner Truppe ein kleines Theater auf dem Gelände des Louvre nutzen. Für Molière beginnen nun die erfolgreichsten, aber auch die aufreibendsten Jahre. Sein Glück ist von seiner Beziehung zum launischen König abhängig. Zunächst verstehen sich die beiden prächtig. Zeitgenossen sprechen sogar von einer Freundschaft. Der junge König kann sich gut in die Situation der Schauspieler hineindenken. Auch er ist lebensfroh und wird, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand, für seine zahlreichen Liebschaften kritisiert. Vom Theater erwartet er eigentlich nur eines: Zerstreuung. Er ist kein großer Freund der klassischen Tragödie, sondern er liebt die leichte Unterhaltung. Molière schreibt Komödien wie am Fließband. Er weiß genau, was sein Publikum will, und er trifft punktgenau den Geschmack von Ludwig XIV. Molière übernimmt immer wieder tragende Rollen und schafft sich sein eigenes Genre. Für den klassischen Heldentypus oder den schönen Liebhaber ist sein Körper nicht geschaffen. Er ist relativ klein, etwas pummelig, und ein kurzer Hals trägt einen großen Kopf. Allenfalls seine Beine wissen den Damen zu gefallen, wie ein Zeitgenosse schreibt. Aus diesem Manko macht er eine Kunst. Er setzt auf ausgefeilte Mimik und Gestik und übernimmt in erster Linie lächerliche Rollen, die er derb und komisch umsetzt. Das Publikum liebt ihn. Die Truppe ist wie im Rausch. Nicht nur der König und sein Hofstaat besuchen regelmäßig die Aufführungen, auch das Bürgertum und die einfachen Leute lieben Molière. In Stücken wie Tartüffe, der Geizige oder der eingebildete Kranke entdecken sie auf die Spitze getriebene Charaktere aus ihrer persönlichen Umgebung wieder, über die sie im Theater herzlich lachen können. Die Kirche hingegen tobt. Sie setzt immer wieder das Verbot einzelner Stücke durch, wenn sie sich angegriffen fühlt. In Flugblättern fordern anonyme Autoren den Scheiterhaufen für den brillanten Komödianten. Dabei nimmt Molière nur die Kleriker aufs Korn, die ihr Amt ausnutzen, um sich zu bereichern. Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich Paris zu einer Hochburg des Theaters. Gute Truppen können viel Geld verdienen, allen voran das Ensemble Molières. Drei große einheimische Bühnen wetteifern um die Gunst der Zuschauer. Dazu kommen Theatergruppen aus Italien. Wegen der harten Konkurrenz stacheln sich die Schauspieler und die Autoren gegenseitig zu Spitzenleistungen an, die das Theater in Frankreich später in dieser Form nie wieder erreichen sollte. Doch allmählich verliert Molière die Gunst des Königs. Bei Hofe kommen immer mehr das Ballett und die Oper in Mode. Ludwig XIV. Entdeckt neue Künstler für sich. Dazu kommt, dass sich der König von einem lebenslustigen jungen Mann zu einem ernsten, von der Last des Amtes gebeugten Monarchen entwickelt hat. Finanziell muss sich Molière deswegen keine Sorgen machen. Doch das Ende des Kontaktes mit dem König trifft ihn persönlich sehr. Schließlich gilt er selbst als umgänglich und liebenswert, als zuverlässiger Geschäftspartner, treuer Freund und fürsorglicher Arbeitgeber. Geht einer seiner Schauspieler in Rente, zahlt er ihm eine hohe Pension aus, was für damalige Verhältnisse sehr großzügig ist. 1672 entzieht Ludwig XIV. Seinem einstigen Liebling Molière die wichtigsten Privilegien. Andere Hofdichter rücken nach. Im selben Jahr stirbt Madeleine Béjart, seine langjährige Geschäftspartnerin, Freundin, Geliebte und Muse. Molière wird zunehmend verbittert. Seine Stücke werden immer bissiger und fast schon zynisch. Als letztes Werk bringt er den eingebildeten Kranken zu Papier. Ein Stück, das auch autobiografische Züge trägt. Schließlich kämpft er seit Jahren gegen verschiedene Gebrechen und ist kurz davor, am Unvermögen seiner Ärzte zu verzweifeln. 17. Februar 1673. Molière fühlt sich schlecht. Mit einer chronischen Lungenentzündung schleppt er sich bereits am Nachmittag auf die Bühne und spielt noch einmal den eingebildeten Kranken. Danach bricht er zusammen. Zwei Priester lässt Molière um die letzte Ölung bitten. Beide weigern sich. Noch einmal rächt sich die Kirche an dem unermüdlichen Spötter, denn noch immer sind Schauspieler automatisch exkommuniziert. Erst nach langem Suchen wird schließlich ein Geistlicher gefunden, der bereit ist, die Sterbesakramente zu sprechen. Man eilt zum Haus des Dichters. Der Priester kommt zu spät. Molière ist bereits tot. Doch damit ist die Demütigung noch nicht zu Ende. Nur zähe Verhandlungen und möglicherweise ein geheimes Machtwort des Königs ermöglichen es, Molière auf einem Friedhof und damit in geweihter Erde zu bestatten. Die Beerdigung darf allerdings nur nachts und im kleinen Kreis stattfinden. So bestimmt es der Erzbischof von Paris. Nach dem Tod Molières zerfällt sein Ensemble. Die Mitglieder werden von anderen Bühnen abgeworben. Sie gelten als absolute Profis und sind deswegen begehrt. Nahezu alle privaten Aufzeichnungen und viele Schriften des Ausnahmedichters verschwinden im Lauf der Zeit. Geblieben sind seine großartigen Komödien, die nach wie vor zu den wichtigsten der französischen Literatur zählen. Ludwig XIV., 1638 bis 1715. L'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Zwar hat Ludwig XIV. Diesen Satz, der ihm immer wieder in den Mund gelegt wird, so nie gesagt, doch er beschreibt perfekt die Regierung eines Mannes, der offiziell 72 Jahre lang König von Frankreich war und als der Sonnenkönig in die Geschichte eingegangen ist. Als er am 1. September 1715 stirbt, sind seine letzten Worte: Ich gehe, Frankreich bleibt. Ludwig XIV. Hinterlässt ein gewaltiges Erbe. Das Reich ist so geeint wie selten in seiner Geschichte. Der König vereint alle Macht im Staat. Die Landkarte Europas ist verändert, die Politik des Kontinents kreist um die Großmacht Frankreich. Und die Pariser Architektur, Musik und Literatur bestimmen den Geschmack der Zeitgenossen. 5. September 1638. Es ist 11.22 Uhr, als Ludwig auf die Welt kommt. Gleich bei seiner Geburt erhält er von den Höflingen und der Bevölkerung den Spitznamen Gottesgeschenk. Als erster Sohn von König Ludwig XIII. Und Anna von Habsburg ist er der künftige Thronfolger und löst damit in Frankreich Erleichterung aus. Seine Eltern sind beide bereits 37 Jahre alt, für damalige Verhältnisse ein hohes Alter. Viele hatten befürchtet, der König könnte ohne Thronfolger sterben. Da Frankreich politisch gespalten ist, wäre die Folge ein Bürgerkrieg um die Krone gewesen. Doch als Ludwig XIV. Auf die Welt kommt, sind diese Sorgen schnell vergessen. Das Kind ist kerngesund, hat bereits bei der Geburt Zähne, über die in den kommenden Monaten seine Ammen sehr klagen. Und es verkörpert die Hoffnung auf eine sichere Zukunft Frankreichs. Ludwig ist 5 Jahre alt, da stirbt sein Vater. Das Kind ist nun der offizielle König. Doch die wirkliche Macht üben zunächst andere aus. Seine Mutter, Anna von Habsburg, eine gebürtige Spanierin, und der Kardinal Mazarin, ein Italiener. Im Adel sieht man diese Konstellation kritisch. 2 Ausländer lenken die Geschicke Frankreichs. Doch die Sorgen sind unberechtigt. Beide stellen sich ganz in den Dienst des Landes. Die Erziehung des jungen Königs ist umfassend. Kardinal Mazarin achtet darauf, Ludwig möglichst gut auf das Leben als Monarch vorzubereiten. Dazu gehört, dass sein Zögling lernt, wichtige Aufgaben treuen Fachleuten anzuvertrauen. Mazarin ist begeistert von der Entwicklung Ludwigs. Er hat Qualitäten, die genügen würden, mehrere große Könige auszustatten, sagt er über ihn. Diese Qualitäten unterstützt der Kardinal durch eine Ausbildung in Fächern wie Religion, Musik, Sprachen, Mathematik, Geschichte, Reiten, Fechten und Militärwissenschaft. Vor allem das Kriegshandwerk ist wichtig. Schließlich bestimmt es in den frühen Jahren das Leben des Monarchen. Als Ludwig 10 Jahre alt ist, bricht in den Provinzen ein Aufstand aus, die sogenannte Fronde. Viele Adelige und lokale Verwaltungschefs sind unzufrieden damit, dass die Steuern umverteilt werden und der Hof in Paris immer mehr Macht an sich zieht. Und das Volk ist empört über immer höher werdende Abgaben. Während der Adel keine Steuern bezahlt, müssen Bauern und Bürger immer tiefer in die Tasche greifen. Die Steuern werden oft völlig willkürlich erhoben. Es gibt kein klares und durchschaubares System. Auch Paris wird von den Unruhen erfasst. Die königliche Familie flieht schließlich. Ludwig hat dabei ein traumatisches Erlebnis, das ihn für immer verändert. Eine Gruppe Aufständischer stürmt den Königspalast, überwältigt die Wachen und dringt bis ins Schlafzimmer des jungen Regenten vor. Es geschieht ihm zwar nichts und die Eindringlinge ziehen sich schnell wieder zurück, aber der Schock, den er erleidet, sitzt tief. Nach diesem Erlebnis traut Ludwig weder dem Adel noch dem Volk. Im Lauf der folgenden Jahre lässt er in den wichtigsten Städten seines Landes Festungen bauen, in denen loyale Soldaten stationiert werden. Diese schwer befestigten Burgen sollen die Bevölkerung daran erinnern, über welche Militärmacht der König verfügt. Doch Ludwig nutzt das Militär nicht nur, um seine Macht nach innen abzusichern, auch in der Außenpolitik hat er große Pläne. Sein Traum ist es, das Reich seines Vorfahren, Karls des Großen, wieder auferstehen zu lassen und sein Land zur führenden Macht Europas zu machen. Für einen jungen König ist das eine gewaltige Herausforderung, denn die Gegner sind mächtig. Frankreich ist umgeben von Rivalen und Feinden. Vor allem das Haus Habsburg, das im Deutschen Reich und in Spanien regiert, macht dem König Sorgen. Sein Leben lang versucht er durch Intrigen und Kriege Habsburg zu schwächen. Als Portugal versucht, sich von Spanien zu lösen, schickt Ludwig Unterstützung. Spanien muss sich in einem jahrelangen Kleinkrieg mit Portugal herumschlagen und hat nicht die Kraft, sich gleichzeitig mit Frankreich zu beschäftigen. Damit ist die Südgrenze Frankreichs sicher. Außerdem schiebt Ludwig die Grenze seines Reiches immer weiter nach Osten, an den Rhein. Das Elsass und Lothringen werden Frankreich einverleibt, genauso wie Teile der Niederlande. Oft ist der Monarch selbst im Feldlager bei seinen Truppen und beaufsichtigt persönlich Schlachten und Belagerungen. Ludwig geht pragmatisch vor. In vielen Fragen ist er der modernste Herrscher seiner Zeit. Während die Armeen seiner Feinde oft aus Söldnern bestehen, schwer kontrollierbaren Haufen von Landsknechten, will er ein stehendes Heer aufbauen, das der Krone treu ergeben ist. Dabei legt er den Grundstein für moderne Armeen, wie sie im Kern noch heute bestehen. Dem Hochadel, der traditionell die Truppen führt, traut er nicht. Er setzt auf intelligente Bürger und auf junge Landadelige, die auf sozialen Aufstieg und die Gunst des Königs hoffen. »Ich besetzte einen Teil der obersten Posten mit jungen Leuten, denen der Wunsch, mir zu gefallen und der Wetteifer in ihren eigenen Reihen besonderen Antrieb zur Tüchtigkeit verleihen musste«, sagt Ludwig selbst über seine ungewöhnliche Strategie. Für diese jungen Männer gründet er die ersten Militärakademien Europas. Dort werden die Offiziere einheitlich ausgebildet. Es entsteht ein professionelles Offizierskorps, das in Fragen wie Strategie, Taktik und Waffentechnik stets auf dem neuesten Stand ist. Nach und nach lösen diese jungen Offiziere die alte Garde ab. Die Soldaten erhalten einheitliche Uniformen und Waffen, die in speziellen Manufakturen in großen Mengen hergestellt werden. Außerdem lässt Ludwig Ingenieure daran arbeiten, Frankreich für Feinde uneinnehmbar zu machen. An den Grenzen entstehen Festungen, die sich wie eine Perlenkette rund um das ganze Land ziehen. Sie sind verbunden durch ein neues Netz modern ausgebauter Straßen, sodass sie im Notfall schnell verstärkt werden können. Innerhalb weniger Jahre ist Frankreich die führende militärische Großmacht. Kein anderes Land hat eine vergleichbare Armee. Doch die Aufrüstung kostet Geld, viel Geld. Deswegen muss Ludwig auch die wirtschaftliche Situation Frankreichs ändern. Dabei helfen ihm zwei geniale Finanzminister. Auch hier zeigt der König wieder das Talent, auf der einen Seite die Fäden in der Hand zu behalten, auf der anderen Seite aber die Detailarbeit an kompetente Fachleute abzugeben. Sein erster Finanzminister ist Nicolas Fouquet. Fouquet schafft Privilegien für den Adel ab und führt ein einheitliches und berechenbares Steuersystem ein. Danach weiß der König immer, welche Einnahmen pro Jahr zu erwarten sind. Die Gelder werden von vertrauenswürdigen Beamten kassiert und an die Krone weitergeleitet. Auch die Ausgaben lässt Fouquet streng überwachen. In Büchern, in die nur er und der König Einblick haben, wird jeder einzelne Posten aufgelistet. Damit wird die Staatskasse transparent. Auf einen Blick sieht die Regierung, wohin die Gelder fließen, wo Verschwendung herrscht, wo es Probleme gibt. Ein solches Problem sind die teuren Importe von Luxusgütern. Jahr für Jahr bezahlen Adel und Bürgertum ein Vermögen für Waren wie teure Stoffe, die vor allem in den Niederlanden eingekauft werden. Auch Ludwig selbst bezahlt viel Geld für solchen Luxus. Der König ist, nach damaligem Geschmack, ein schöner Mann und er ist sehr eitel. Auf teure Kleidung und Schmuck will er nicht verzichten. Deswegen hat er die Idee, die entsprechenden Produkte künftig nicht mehr im Ausland einzukaufen, sondern in Frankreich selbst herstellen zu lassen. Damit will er mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das Geld aus Frankreich soll nicht mehr in fremde Kassen fließen, gleichzeitig sollen Arbeitsplätze entstehen und Frankreich soll eine moderne Industrie erhalten, in der technisches Wissen entsteht. Mit viel Geld werden ausländische Fachleute ins Land geholt. Sie bauen ein Netz von Manufakturen auf, den Vorläufern moderner Fabriken. Dort produzieren sie auf französischem Boden teure Luxusartikel. Ein Handelsrat macht genaue Vorschriften für die Produkte. Auch kleinste Details werden festgelegt, um die Qualität zu sichern. Die Strategie geht auf. Binnen weniger Jahre wandelt sich Frankreich vom Importeur zum Exporteur. Die Manufakturen entwickeln sich zu einer Goldgrube für die Staatskasse. Die großen Summen, die bisher ins Ausland geflossen waren, sollten in Frankreich bleiben und allmählich einen außerordentlichen Reichtum und Überfluss erzeugen, stellt Ludwig zufrieden fest. Es werden jetzt in Frankreich Tuche, Glas, Spiegel, Seidenstrümpfe und ähnliche Erzeugnisse hergestellt. Finanzminister Nicolas Fouquet saniert mit seiner Politik den Staatshaushalt. Doch er begeht zwei große Fehler. Zum einen macht er keinen Hehl aus seiner eigenen Gier und zum anderen protzt er mit seinem Reichtum. Zwar akzeptiert der König in gewissem Maße, dass sich Fouquet an den staatlichen Einnahmen auch persönlich bereichert, doch das Vermögen, das der Minister anhäuft, sprengt alle Maßstäbe. Ludwig sieht zähneknirschend zu. Als sich Fouquet vor den Toren von Paris ein prunkvolles Schloss bauen lässt, das sogar größer als der Louvre ist, bringt er das Fass zum Überlaufen. Zur Einweihung veranstaltet er ein Fest, an dem Tausende von Gästen teilnehmen. Der König tobt. Er sieht sich als die Verkörperung der Macht im Lande, der alleinige, von Gott eingesetzte Herrscher, dessen Symbol die Sonne ist. Niemand darf heller leuchten als er, auch nicht sein Finanzminister. Von jetzt an ist Fouquet dem Untergang geweiht. Ludwig lässt ihn 1661 verhaften und vor Gericht stellen. Das Urteil: lebenslange Festungshaft. Sein Nachfolger wird Jean-Baptiste Colbert, ebenfalls ein sozialer Aufsteiger aus dem niederen Adel. Er verfeinert das System aus Steuern und Manufakturen weiter, denn schon wieder braucht der König viel Geld. Ludwig gefällt sich immer mehr in der Rolle des Sonnenkönigs. Seine Logik: je prunkvoller er auftritt, desto mächtiger wirkt das französische Königshaus. Rauschende Feste und Paraden sollen das Volk von Paris und Gäste aus dem Ausland begeistern und beeindrucken. Riesige, stundenlange Feuerwerke verschlingen ein Vermögen. Doch all diese Summen wirken bescheiden, als sich der König ein steinernes Denkmal setzt. Schon seit langem hat Ludwig nach dem richtigen Ort für eine neue Residenz gesucht. Paris ist ihm zu laut. Außerdem fürchtet er die Nähe zum Volk. Deswegen lässt er vor den Toren der Hauptstadt ein riesiges Gelände vorbereiten. In Versailles werden 15.000 Hektar Land für das neue Schloss und eine gewaltige Parklandschaft reserviert. Die besten Architekten, Bildhauer, Maler, Kunsthandwerker und Ingenieure Frankreichs planen über Monate. Ein Entwurf nach dem anderen wird vom König abgelehnt. Die Begründung ist immer dieselbe, nicht prunkvoll genug. Als 1661 das endgültige Konzept die Gnade des Monarchen findet, beginnen Bauarbeiten, wie sie das Land noch nie gesehen hat. Mehr als 20.000 Soldaten werden als Bauarbeiter abkommandiert. 6.000 Pferde werden eingesetzt. Ganze Wälder müssen gerodet werden. Das Heer der Bauarbeiter trägt Hügel ab und schüttet sie an anderer Stelle wieder auf, zieht Kanäle, um das Sumpfland zu entwässern und künstliche Seen zu fluten. Im Herz des Geländes entsteht unterdessen das Schloss von Versailles, dessen Zentrum wiederum eine riesige Halle ist, die mit den besten Spiegeln aus den Manufakturen des Königs geschmückt wird. So erscheint der Saal noch größer, noch prunkvoller. Als die Anlage schließlich eröffnet wird, ist der König zufrieden. Die Parkanlage, der Palast ergeben zusammen als Gesamtkunstwerk eine künstliche Welt. Sie wirkt auf den Betrachter, als hätte Ludwig die Natur gezähmt und auch ihr seinen Willen aufgezwungen. Sie ist das Sinnbild des absoluten Monarchen. 1682 kann der Hofstaat nach über 20 Jahren Arbeit nach Versailles umziehen. Vom ersten Tage an ist Versailles der prachtvollste Hof Europas. Fast täglich finden Bälle, Konzerte und Ausflüge statt. Für Ludwig hat das gleich mehrere Gründe. Er kann repräsentieren und er hat den ungeliebten Adel und damit potenzielle Konkurrenten unter Kontrolle. Für den Hochadel ist die Anwesenheit bei Hofe Pflicht. Wer nicht regelmäßig an den festlichen Veranstaltungen teilnimmt, fällt in Ungnade und kann keine Sympathie vom König erwarten. Der Adel ist praktisch entmachtet und fristet ein Leben in einem goldenen Käfig. Während die Höflinge von ihren Schlössern auf dem Land nach Versailles ziehen, gehen umgekehrt königstreue Beamte in die Provinzen und übernehmen dort die Kontrolle. Sie berichten direkt an Ludwig und sind ihm verantwortlich. Damit schafft es der König, dem regional zersplitterten Frankreich eine einheitliche Verwaltung zu geben. Jetzt ist er der absolute Monarch, der sich nur noch Gott gegenüber verantwortlich sieht. Ludwig steht im Zenit seiner Macht. Während Ludwig es binnen weniger Jahrzehnte schafft, sein Reich zu vereinen, zu stärken und zu vergrößern, fehlt seinem Privatleben diese Ordnung. Aus politischen Gründen ist er seit seinem 22. Lebensjahr mit Maria Theresia verheiratet, der Tochter des spanischen Königs. Zeitgenossen schildern diese Ehe als reine Zweckgemeinschaft. Während der König ein lebensfroher Mensch ist, der sich an Wein, gutem Essen und Jagdausflügen erfreut, bleibt die Königin immer blass und zurückhaltend. Die beiden Partner gehen sehr förmlich miteinander um. Die wahre Liebe Ludwigs gilt einer Reihe von Mätressen, die er völlig offen neben seiner Gemahlin unterhält. Die Königin erträgt diesen andauernden Ehebruch mit Gleichmut. Sie freundet sich sogar mit Ludwigs Favoriten an, Madame de Maintenon, die sich um die Erziehung der unehelichen Kinder des Königs kümmert. Nur ein Jahr nach dem Umzug nach Versailles, 1683, stirbt Maria Theresia an einer plötzlichen Krankheit. »Die arme Frau, das ist das erste Mal, dass sie mir Schwierigkeiten bereitet«, notiert Ludwig in seinem Tagebuch. Die Trauer wird nur kurz. Bald darauf heiratet der König Madame de Maintenon. Allerdings muss sie ihren Namen beibehalten und hat keinen Anspruch auf die Krone. In dieser Zeit wendet sich allmählich das Glück Ludwigs des 14. Seine Gegner aus Spanien, Österreich, Holland, Schweden und einer Reihe von deutschen Kleinstaaten verbünden sich. Die Folge ist ein jahrelanger Krieg. Zwar können die Feinde weder die französische Armee schlagen, noch das Netz aus Grenzfestungen überwinden, doch das Land blutet aus. Zu Zehntausenden fallen Ludwigs gut ausgebildete Soldaten und Offiziere und immer mehr Geld verschlingen die scheinbar endlosen Feldzüge. Am Ende muss Frankreich mit seinen Feinden einen bitteren Frieden schließen und zuvor eroberte Gebiete wieder abtreten. »1709 ist Ludwig mit 71 Jahren für seine Zeit ein sehr alter Mann. Doch nicht nur die Last seiner Jahre liegt schwer auf seinen Schultern. Krankheiten raffen fast seine ganze Familie dahin. Ein möglicher Thronfolger nach dem anderen stirbt. Gleichzeitig herrscht in der Bevölkerung Hunger. Es brechen Aufstände aus. Verzweifelt und manchmal resigniert herrscht der König nicht mehr mit dem früheren Elan, sondern mechanisch. Im August 1715 verfällt der Monarch körperlich immer schneller, klagt über ständige Schmerzen in den Beinen. Die Ärzte eröffnen ihm, dass ihn nur noch wenige Tage vom Tod trennen. Er stirbt am 1. September 1715. Kurz davor hatte er seinen Urenkel an das Totenbett kommen lassen. Dem 5 Jahre alten Thronfolger gab er einen Satz mit auf den Weg, den man auch als eine kurze Zusammenfassung seiner Herrschaft verstehen kann. Ich habe den Krieg zu sehr geliebt. Ahmen Sie mich weder darin nach, noch in den zu großen Ausgaben, die ich gemacht habe. Isaac Newton, 1642 bis 1727. Im Herbst des Jahres 1665 bricht in London eine Pestepidemie aus. Das öffentliche Leben kommt zum Stillstand. Auch die Universität im nicht weit entfernten Cambridge wird geschlossen. Die Studenten, darunter der 23 Jahre alte Isaac Newton, müssen die Hochschule verlassen. Newton zieht sich daraufhin auf das elterliche Landgut in Woolthorpe zurück und widmet sich dort weiter seinen Studien der Naturwissenschaften, Philosophie und Theologie. Oft zieht es ihn dabei ins Freie. Als er wieder einmal grübelnd unter einem Apfelbaum sitzt, fällt ihm ein Apfel auf den Kopf. Da kommt Newton ein Geistesblitz. Dieselbe Schwerkraft, die das Obst vom Baum fallen lässt, zwingt auch den Mond in seine Bahn um die Erde. Voller Eifer macht er sich daran, den Einfluss der Schwerkraft oder Gravitation auf den Lauf der Planeten mathematisch zu beweisen. Dass sich die Begebenheit mit dem Apfel tatsächlich so zugetragen hat, ist eher unwahrscheinlich. Es steht jedoch außer Frage, dass Newton in den beiden Jahren, als die Universität geschlossen ist, eine Vielzahl bahnbrechender Ideen in den Sinn kommen. In einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne entstehen die Grundkonzeptionen für seine späteren wissenschaftlichen Leistungen auf so verschiedenartigen Feldern wie der Mathematik, der Optik oder der Astronomie. Wissenschaftshistoriker sprechen später voller Anerkennung vom Annus Mirabilis, dem Wunderjahr des Isaac Newton, und von ihm selbst als einem der größten Wissenschaftler aller Zeiten. Am Weihnachtstag des Jahres 1642 erblickt Isaac Newton in dem kleinen Ort Woolthorpe in Lincolnshire das Licht der Welt. Der Säugling ist klein und schwächlich, ein 7-Monats-Kind, wie man damals sagt. Der Vater, ein Landwirt, ist bereits vor Newtons Geburt verstorben. Seine Mutter, Hannah, heiratet bald wieder und zieht fort aus Woolthorpe zu ihrem zweiten Mann. Der kleine Isaac bleibt bei der Großmutter zurück. Erst als Newton 16 Jahre alt ist, holt ihn die Mutter auf das väterliche Landgut. Dorthin war sie nach dem Tod ihres zweiten Mannes mit den Kindern aus dieser Ehe zurückgekehrt. Ihre Hoffnung, dass aus Isaac ein Landwirt werden möge, so wie sein Vater einer war, erfüllt sich nicht. Newton zeigt keinerlei Interesse am Bauerndasein. Er besucht die Grundschule im nahegelegenen Grantham und seine Leistungen stechen dem Direktor so ins Auge, dass er darauf drängt, ihm eine Universitätsausbildung zu ermöglichen. In seinem Onkel William Icecuff, der selbst in Cambridge studiert hatte, findet Newton tatkräftigen Rückhalt in der Familie. Am 5. Juni 1661, da ist er 18 Jahre alt, immatrikuliert er sich am Trinity College in Cambridge, dem berühmtesten College an der berühmtesten Universität Englands. Der junge Newton tritt ein in eine akademische Welt, die nach außen eine fast schon klösterliche Abgeschiedenheit pflegt und zugleich von einem starken inneren Zusammenhalt geprägt ist. Die Studenten wohnen zusammen mit den unverheirateten Professoren, den Fellows, direkt am Campus. Gemeinsame Studien, Mahlzeiten und Aktivitäten bestimmen den Alltag. Newtons wichtigster Lehrer in Cambridge ist der Mathematikprofessor Isaac Barrow. Dieser bemerkenswerte Gelehrte, der nicht nur in der Mathematik, sondern auch als Theologe und Philologe einen großen Namen hat, erkennt Newtons einmalige naturwissenschaftliche Begabung und fördert diese nach Kräften. So befasst sich der junge Student bald intensiv mit den Schriften von Johannes Kepler, René Descartes oder Galileo Galilei. 1665 erreicht Newton einen ersten akademischen Abschluss, den Bachelor of Arts. Während der folgenden Pestjahre führt er, wie schon gesagt, seine Studien eigenständig weiter. In jenen Tagen stand ich in der Blüte meines Entdeckungsalters und beschäftigte mich mehr als irgendwann mit Mathematik und Philosophie, äußert er sich später zu dieser Lebensphase. Zu Newtons Zeiten hat sich unter Wissenschaftlern längst die Ansicht durchgesetzt, dass die Planeten und die Erde als einer davon um die Sonne kreisen. Der deutsche Astronom Johannes Kepler hat zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Bewegung der Himmelskörper genauer erforscht. In den nach ihm benannten Keplerschen Gesetzen beschreibt er die elliptische Form der Planetenbahnen, die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, und die Zeit, die sie für einen Lauf um die Sonne brauchen. Doch welche Kräfte zwingen die Planeten in ihre Bahnen um die Sonne? Diese Frage bleibt weiter ungelöst. Newton erkennt, dass dies die Gravitation sein muss, die Anziehungskraft, die zwei Körper aufeinander ausüben. Und er will den mathematischen Beweis für diese These finden. In seinem Gravitationsgesetz zeigt er schließlich, dass sich aus seinen Berechnungen die Keplerschen Gesetze ableiten lassen. Zusätzlich berücksichtigen Newtons Gleichungen die Anziehungskräfte der Planeten untereinander, die für Abweichungen von ihren elliptischen Bahnen sorgen. Der letzte Beweis dafür, dass Newton richtig liegt, gelingt rund 200 Jahre später, 1846. Die Umlaufbahn des nicht lange zuvor entdeckten Uranus weist beträchtliche Auffälligkeiten auf. Der ferne Planet zieht auf einer rosettenförmigen Bahn um die Sonne. Die Astronomen sind sich sicher, der Grund hierfür kann nur in der Anziehungskraft eines anderen, noch unbekannten Planeten liegen. Dank Newtons Gleichungen können sie dessen Ort rechnerisch relativ genau bestimmen. Systematisch suchen die Himmelskundler das Zielgebiet mit ihren Fernrohren ab und siehe da, nach kürzester Zeit vermeldet die Berliner Sternwarte die Entdeckung eines bis dahin unbekannten Himmelskörpers. Der Planet Neptun ist entdeckt. Wie mit Newtons Gleichungen vorhergesagt. Als die Universität Cambridge im Jahre 1667 nach überstandener Pestepidemie ihre Pforten wieder öffnet, geht es mit Newtons akademischer Karriere steil bergauf. Nicht einmal ein Jahr vergeht und er bekommt den Titel eines Master of Arts verliehen. Am 29. Oktober 1669 schließlich folgt er im Alter von nur 26 Jahren seinem Mentor Isaac Barrow auf den Lehrstuhl für Mathematik. Die Pflichten eines Professors beschränken sich im Cambridge jener Zeit darauf, wöchentlich mindestens eine Vorlesung zu halten und das Lektionsmanuskript in der Universitätsbibliothek zu hinterlegen. Die Studenten scheinen jedoch Newtons genialen Gedanken nicht folgen zu können. Er hat wenige Hörer und noch weniger solche, die ihn verstehen, sodass er manchmal zu den Wänden spricht, berichtet sein Sekretär. Zwar schmerzen Newton diese pädagogischen Misserfolge, doch seinem Selbstbewusstsein und seiner Überzeugung vom eigenen Genie tut dies keinen Abbruch. Newton forscht in Cambridge nicht nur auf dem Gebiet der theoretischen Physik, das er überhaupt erst schafft, sondern führt auch auf dem Feld der Optik umfangreiche Studien durch. So erforscht er unter anderem die Zusammensetzung des Lichts aus den Spektralfarben. Auch konstruiert er das erste Spiegelteleskop und nicht zuletzt vergräbt sich Newton in chemische Experimente, wobei er hier allerdings nur geringe Spuren in der Wissenschaft hinterlassen wird. Bald erfährt er auch eine weitere Ehrung. Die Universität entsendet ihn als ihren Vertreter ins englische Parlament. Dort soll er sich jedoch nur einmal zu Wort gemeldet haben, mit der Bitte, das Fenster zu schließen. Angesichts seines extremen Arbeitspensums und seiner introvertierten Art verwundert es nicht, dass Newton nur wenige Freundschaften eingeht und pflegt und dass er zeitlebens Junggeselle bleibt. Die Freundschaft zu einem aus Italien stammenden Chemieprofessor beendet der als humorlos bekannte Newton abrupt, als dieser ihm einen unpassenden Nonnenwitz erzählt. Newton gilt als zerstreut und bescheiden, jedoch reagiert er scharf auf Kritik an seinen wissenschaftlichen Leistungen. Über 30 Jahre wird Newton mit anderen Forschern in sogenannte Prioritätsstreitigkeiten verwickelt sein, Auseinandersetzungen darüber, wem die Ehre gebührt, als erster bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse formuliert zu haben. Trotz vergleichsweise weniger Publikationen und seiner Kontaktarmut ist Newton bereits zu Lebzeiten in der wissenschaftlichen Welt allgemein anerkannt. 1671 wird er zum Mitglied der Royal Society gewählt. Die 11 Jahre zuvor in London gegründete Gesellschaft hat sich der Förderung der wissenschaftlichen Forschung, vor allem der Mathematik und der Naturwissenschaften, verschrieben. Die Mitglieder, allesamt Koryphäen auf ihrem Gebiet, tauschen sich intensiv über ihre wissenschaftlichen Arbeiten aus und stehen teilweise in harter Konkurrenz zueinander. Ende des 17. Jahrhunderts ist Newton nicht der Einzige, der sich Gedanken über die Gravitation macht. Eine stattliche Zahl von Physikern und Mathematikern bemüht sich um die Lösung des Problems. Im Jahre 1674 formuliert auch der englische Naturforscher Robert Hooke seine Gedanken zu den Anziehungskräften, die mit denen Newtons weitgehend deckungsgleich sind. Einen mathematischen Beweis kann er jedoch nicht führen. Newton hat sein Gravitationsgesetz nicht nur einige Jahre vor Hooke erarbeitet, sondern allein ihm ist es gelungen, seine Thesen mit mathematischen Gleichungen zu unterfüttern. Veröffentlicht hat Newton seine Erkenntnisse damals aber noch nicht. Hooke fühlt sich im Recht und fordert von Newton das Eingeständnis, er, Hooke, habe die Gravitationsgesetze entdeckt, während Newton darauf aufbauend lediglich die mathematischen Gleichungen aufgestellt habe. In Hookes Augen eine reine Fleißaufgabe. Der große Newton, nur ein Plagiator und Rechengehilfe? In scharfer Form setzt sich Newton zur Wehr. Hooke hat nichts getan und dennoch geschrieben, als ob er alles gewusst und ausreichend angedeutet hätte, bis auf das, was durch die Schufterei von Berechnungen und Beobachtungen noch zu bestimmen blieb. Von dieser Mühe entschuldigt er sich aufgrund einer anderen Tätigkeit, während er sich lieber aufgrund seiner Unfähigkeit hätte entschuldigen sollen. Die Royal Society schaltet sich in den Streit ein und schickt den Astronomen und Mathematiker Edmund Halley, Entdecker und Namensgeber des später nach ihm benannten Halleyschen Kometen, zu Newton nach Cambridge. Als das zerstreute Genie seine Aufzeichnungen zur Gravitation endlich in einem Wust von Papieren findet, ist Halley so beeindruckt, dass er Newton drängt, seine Erkenntnisse in Buchform zu bringen und endlich zu veröffentlichen. Dieser stürzt sich sogleich in die Arbeit und vergisst alles andere um sich herum. Newton schien kaum noch ein menschliches Wesen zu sein, berichtet sein Sekretär. Zu den Mahlzeiten begab er sich selten in den Speisesaal und ging er einmal hin, dann achtlos in heruntergetretenen Schuhen, hängenden Strümpfen und ungekämmtem Haar. Er gestattete sich keine Erholung oder Pause. Jede Stunde hielt er für verloren, die nicht dem Studium gewidmet war. Im September 1687 erscheint endlich Newtons Hauptwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, auf Deutsch Mathematische Prinzipien der Naturlehre. In den Augen vieler Experten handelt es sich um das bedeutendste naturwissenschaftliche Werk aller Zeiten, bildet es doch die Basis der modernen Physik und Astronomie. Bedenkt man, dass zur Zeit der Abfassung die Datenlage über die Planetenbewegung lückenhaft und die mathematischen Rechentechniken unzulänglich waren, dann sticht die Bedeutung erst recht hervor. Newton unterteilt seine Prinzipien in drei Bücher. In den ersten beiden entwickelt er die Grundprinzipien der Mechanik und Dynamik, während das dritte die Anwendung dieser Bewegungsprinzipien auf das gesamte Weltsystem beschreibt. Die Anstrengungen, die mit der Abfassung seines Hauptwerks verbunden waren, hinterlassen ihre Spuren, auch in Newtons Gesundheit. 1693 geht das Gerücht um, der damals 50-Jährige habe einen Zusammenbruch erlitten und sei geistig verwirrt. Newton vermutet überall Anschläge gegen sich. Seinen wenigen verbliebenen Vertrauten kündigt er in Briefen die Freundschaft, darunter auch einem ehemaligen Studenten aus Cambridge, Charles Montague. Der ist in großer Sorge um Newton und will ihm helfen. Dank seiner Fürsprache wird Newton nach überstandener Krankheit 1699 zum englischen Münzmeister ernannt. Eine hoch angesehene Position. Mit der damit verbundenen Übersiedlung nach London ändert sich zwangsläufig auch Newtons Lebensweise. Im weltläufigen Großstadtleben Londons wird der bislang so verschlossene und gefühlsarm wirkende Mann zunehmend offener. Newton wird mit Ehrungen und Titeln überhäuft. Seine Kollegen wählen ihn zum Präsidenten der Royal Society, ein Amt, das er bis zu seinem Tode innehaben wird. Er fördert gezielt junge Wissenschaftler, die ihre Dankbarkeit ihm gegenüber in teils recht bedeutenden Schriften zum Ausdruck bringen und auf diese Weise ihren Teil zum Entstehen eines regelrechten Newton-Kults beitragen. 1705 erhält er von Königin Anne den Ritterschlag. Der zerstreute Professor ist nun Sir Isaac. Während seiner Londoner Zeit provoziert Newton einen weiteren Prioritätsstreit. Und zwar mit dem deutschen Mathematiker und Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz. Dieses Mal geht es darum, wer die Erfindung der Infinitesimalrechnung für sich beanspruchen kann, die ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Natur- und Ingenieurswissenschaften darstellt. Heute weiß man, dass beide dieses Teilgebiet der Mathematik unabhängig voneinander entwickelt haben. Damals beschuldigt Newton Leibniz des Plagiats. 10 Jahre dauert der Streit und endet erst mit dem Tod des Deutschen, mit der Folge, dass das Verhältnis zwischen englischen und kontinentalen Mathematikern jahrzehntelang belastet ist. Im hohen Alter beschäftigt sich Newton vornehmlich mit Fragen der Mythologie und Theologie. Selbst in seinen letzten Stunden redigiert er weiter seine Manuskripte. Am 31. März des Jahres 1727 stirbt Newton friedlich im Alter von 84 Jahren. Als er in Westminster Abbey beigesetzt wird, rechnen es sich die edlen Lords zur Ehre an, die Enden seiner Sargdecke tragen zu dürfen. Die Verzierungen des Epitaphs zeigen die ganze Spannweite von Newtons Wirken. 3 Putten spielen mit Prisma, Spiegelteleskop und Waage, 3 andere sind am Schmelzofen und mit Münzen beschäftigt. Selten ist ein Genius bereits zu Lebzeiten so gepriesen und verehrt worden wie Newton. Das ist umso bemerkenswerter, als seine Zeitgenossen nicht wissen konnten, dass Newtons physikalische Gesetze bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts unangefochtener Stand der Wissenschaft waren und erst die Einsteinsche Relativitätstheorie neue Aspekte hinzufügte. Newton selbst gab sich bescheiden. »Ich weiß nicht, wie ich der Welt erscheinen mag«, sagte er einmal über seine wissenschaftlichen Leistungen. »Aber mir selbst komme ich nur vor wie ein Junge, der am Strand spielt und sich damit vergnügt, ab und an ein noch glatteres Kieselsteinchen oder eine noch schönere Muschel als gewöhnlich zu finden, während das große Meer der Wahrheit gänzlich unerforscht vor ihm liegt.« Teil 11 der Reihe »Große Frauen und Männer der Weltgeschichte« porträtiert das Leben von Peter dem Großen, Johann Sebastian Bach, Friedrich dem Großen und Maria Theresia. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Autoren dieses Hörmagazins sind Wolfgang Suttner und Stefan Liener. Sprecher ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audio Media Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.